Jack wüsste auch was Besseres, als mit ihr fernzusehen. Inzwischen ist's wohl nun soweit, dass sie miteinander gehen. Der Herr Gevatter hat eine Überraschung für die liebe Monika. Doch die ist wild wie immer nur auf eins, auf Sport, na klar. Und darum kriegt Old Jack jetzt eine mitten ins Gesicht. Im Fernsehen gibt's Skydiving, da interessiert der Ring sie nicht. Die Leute sind verrückt, denkt Jack. Das ist der letzte Hit. Sie hopsen aus dem Flugzeug, die Arme ausgestreckt und lang die Beine. Sie haben einen Fallschirm mit, nur keiner zieht die Leine. Sie sind am Flugplatz. Oggi haben Sie auch mitgenommen. Hier werden Sie nun Ihren Fallschirm überreicht bekommen. Von Heiner J., der aus dem Erzgebirge stammt. Er hat ein Doppelkinn und ein sehr wichtiges Amt. Ein Schatten fällt auf jedes Glück. Der Ausflug ist geschenkt. Dafür hat aber Heiner J. Oggi den größten Rucksack angehängt. Er wollte ursprünglich nicht mit. Ach, wäre er doch nur hart geblieben. Jetzt darf er sich auf allen Vieren und einen Zentner schleppend vorwärts schieben. Die Moni hat Bedenken, wie wir sehen. Ganz ohne Unterweisung wird da wohl nichts gehen. Schon wieder an sowas wie an einem Komplott. Er sieht, auf einer Leine hängt die Unterwäsche des Verteilers Heiner J. Von Hemd und Unterhose noch. Dem VEB in Plauen im Vogtland. Treuhänderisch verschachert an den Typ in Berlin W. The Underwear wird gegen Jackies Fallschirm ausgetauscht. Das möchte ich sehen, wenn er damit in Richtung Erde rauscht. Jack auf dem Wege zum Schafott wird, wenn's ihm auch nicht passt, kaum dass die Tür er aufmacht, von einer Bö erfasst. Da hängt er nun und schreit und kreischt, so auch die Monika. Doch Jack spielt ihr den Helden vor. Ach so, du machst nur Spaß. Tada! Als er per Zufall runterguckt, hat es Old Jack gerissen. Zum Glück flog da der Aeroplan eine Kurve und hat ihn reingeschmissen. Scheint die Einzige zu sein, die an dem Flug Gefallen findet. Die Angst der beiden anderen ist, wenn man es recht betrachtet, ja auch nicht unbegründet. Dabei muss Jack noch tapfer tun und lachen und bei der Angebeteten einen guten Eindruck machen. Gottlob, jetzt ist sie erst mal weg. Doch was ist das? Du heiliger Schreck! Die frechste der drei Kakerlaken fliegt mit dem Jack. Wie nett! Das macht für ihn, wie man so sagt, den Kohl erst richtig fett. Mit dem Rucksack. Wenigstens dem kann er doch vertrauen. Ein Zip Und was kommt raus? Die Unterwäschekollektion aus Plauen. Die Kakerlake lacht. Der Jack fällt erst mal runter. Da war ja ein BH mit drin. Ein einfarbiger, kein bunter. An dem kann zweckentfremdet, wie es oft geht im Leben, der Kater sanft zur Erde schweben. Den Schnellzug nach Paris können der Kater nicht und auch nicht der BH zum Stehen bringen. Dafür ist er viel zu schnell und auch schon viel zu nah. Nicht jeder liebestolle Kater vermag sich mimisch derart auszudrücken. Die Moni denkt, ich möchte schon gerne wissen, womit wird er als nächstes mich beglücken? Nun ja, da wäre noch der Ring, der vorhin leider völlig unterging. Das hast du dir gedacht, schön wär es. Pustekuchen. Und für die Himmelsstürmerei darfst du dir einen anderen suchen. Ach, wenn doch Orgis Kamera das alles aufgezeichnet hätte. Auch hier heißt's Pustekuchen. Da drin war nämlich gar keine Kassette. Hoppla! Da muss er über irgendwas gestolpert sein. Über das Kit da mit dem Laptop? Nein. Vielleicht ja doch. Naja, nee, nee. Ich weiß nicht. Es ist wohl besser, wenn ich meine Tüten packe und gehe. Sonst habe ich den Computerfreak noch an der Hacke. Na bitte, was habe ich gesagt? Von Kontaktarmut ist der Kleine nicht geplagt. Na, die sind gut. Nun mach mal Pause. Wieso ist denn beim FBI keiner zu Hause? Vielleicht, Oggi, wäre ja das Jugendamt eher zuständig gewesen. Vielleicht ist später jemand da. Inzwischen kann er ein bisschen spielen oder lesen. Hier wären zum Beispiel Kasper und der Teufel. Für Kinder seines Alters ohne Zweifel. Moment mal, stopp. Bist du denn ganz von Sinnen? Damit kannst du bei dem doch keinen Blumentopf gewinnen. Wow. Jack ist auch nie zu Hause, wenn man ihn mal braucht. Den Einstein mit der Baseballmütze störet sehr, was da im Off schon lachend aufgetaucht. Als er für ihn nun sichtbar wird, der Käsetransport von den dreien, gibt unser Superhirn sofort die Kakerlakendaten ein. Bevor der mich hier aufarbeitet mitsamt den Daten, mache ich, dass ich wegkomme in meinem Glase. Dasselbe würde ich Didi und Marki raten. Der ist mit Vorsicht zu genießen, der Zwergnase. So lieb denn wohl, Arrivederci, Wiedersehen. Nur leider fängt das Glas sich auf den glatten Küchenfliesen an zu drehen. Es ist der Knabe Wunderhirn, kommt einem das auch seltsam vor. Nicht nur mit seinem Laptop unterwegs, nein, auch mit einem Labor. Weshalb Joey als nächstes in der Zentrifuge sitzt. Dass er Grimassen schneidet oder wütend faucht, ihm gar nichts nützt. Eine Schönheit war er nie. Nur jetzt, mit langgezogener Unterlippe, ist er mit Abstand ganz bestimmt der hässlichste der Sippe. Du Vogel. Gepunktet, grün gestreift oder gebändert, sie haben, könnte man sagen, ihren Aggregatzustand geändert. Oggy hat Glück. Er landet auch gleich bei der richtigen Stelle beim FBI. Der wünscht den längst gesuchten Knirps schon längst zur Hölle. Jetzt hören Sie mal gut zu, mein lieber Mann. Wenn Sie den Klaus entwischen lassen, sind Sie dran. Okay, das hatte Oggy auch gemerkt. Er ist kein Dummer, der Klaus. Dass er nun aber gleich so eine große Nummer ist, das war ihm eigentlich nicht anzusehen. Das gibt's doch nicht. Das kann ja nur mit Zauberei vonstatten gehen. Der Kater will ihm gerade eine Gardinenpredigt halten. Da klingelt's. Und als er an die Türe geht, stehen davor drei finstere Gestalten. Der blonde Tom zieht seinen Ausweis und sieht da, er ist es. Sie kommen tatsächlich des Kindes wegen. Ich habe da so ein gewisses Unbehagen, wollte Oggy sagen. Ja, er muss zugeben, dass die ihm Angst einjagen. Klaus Wittstock, soll er später aus den Nachrichten erfahren, arbeitet fürs FBI als Spezialagent seit Jahren, wird aber nun seit Wochen von demselbigen gesucht. Er ist als Straßenkind verkleidet, mit seinem Laptop auf der Flucht. Das alles ist noch streng geheim im Augenblick. Drum kommt der große Schweiger pstend noch einmal zurück. Oh. Pistole. Na wunderbar, ihr dürft jetzt raten, was ich damit mache. Wozu denn raten, wenn wir sehen, was passiert? Jawohl, das ist sie. Klaus Wittstocks fürchterliche Rache. Oh! Verfärbt hat Oggy schon mal alles, weil er zu viel und scharfes Waschpulver genommen hat. Und seitdem findet, so wie heute im Fall des Falles, die Buntwäsche mit ganz genau bemessenem Pulver statt. Allein, was hilft es, wenn wir schonend unsere Wäsche pflegen, wenn andere hinterhältig Böses in der Brust bewegen? Der mit nervösem Pfotenpochen drauf wartet, dass die Eier kochen, spürt plötzlich, wie ihn rosig Schaum umhüllt, der rasch nicht etwa nur die Küche, nein, Flur und Zimmer füllt. Das Haus wird davon total überschwemmt. Nichts seine Ausbreitung in Richtung Himmel hemmt. Der dicke Hund hat es noch gar nicht wahrgenommen. Denn er versucht, an seinen Honig ranzukommen. Willi, die Oberdrohne, wickelt für die Immen den Handel ab. Moment. Hier scheint was nicht zu stimmen. Als er die Maske abnimmt, sieht er, und er glaubt es kaum, vor sich die Riesenwand aus rosa Schaum. Wie angewurzelt steht er noch und stiert ins Leere. Was ist hier passiert? Du liebe Zeit, alles ist nur noch schwarz und weiß und grau. Oggi ist fassungslos, ihm dämmert. Nein, er weiß es ganz genau. Der rosa Schaum mit seiner Schärfe ist den Farben nicht bekommen. Er hat sie, wo er welche fand, ganz einfach mitgenommen. Nicht nur im Haus, auch draußen, nicht der kleinste Farbentupfer. Grau die Markise, grau die Dachrinne aus Kupfer. Weiß, was sie suchen, ist da in der Truhe. Oh, es geht nicht um Oggis Joggingschuhe. Er weiß auch, dass sie leider abgeschlossen ist. Na, wenn schon. Das ist etwas, was sie nicht verdrießt. Nein, das verzögert die Aktion um eine Sekunde allenfalls. Er hat ja schließlich Marki mit seinem langen Hals. Ist hingerissen. Welche Farbenpracht! Na, wusste Joey nicht, dass Kohle lacht? Den langen Weg zur Bank erspart die Mastercard. Bleibt die Geheimnummer geheim, man sich viel Ärger spart. Oho, grad billig ist der Spaß ja nicht. Was soll's, wenn er ein farbenfrohes Dasein mir verspricht? Nicht mehr genau, welche Farben hatten denn die Dinge, hilft einem leicht ein Fotoalbum auf die Sprünge. Zur Not kann man die Dinge ruhig warten lassen. Wichtiger ist es, sich den richtigen Anstrich zu verpassen. Ist soweit alles farblich abgestimmt. Nun wird der Rasen wieder schön auf grün getrimmt. Der dicke Hund, dem ja im Grunde wenig daran liegt, hat trotzdem einen Probeanstrich mitgekriegt. Das stimmt ihn alles andere als heiter. Dem Honighandel hat das nicht geschadet. Der ging weiter. Alles, aber auch alles hat der Wolkenbruch verschandelt. In eine graue Ödnis hat er es zurückverwandelt. Die Kakerlaken finden das ganz einfach spitze. Die Klatsche, schon erhoben in des Kampfes Hitze, lässt Oggi fassungslos vor Freude sinken. Der Regenbogen lässt die Farben schillern, Sterne blinken. Und alles, aber alles ist so, wie es war. Die Kakerlaken sind im Eimer und finden das nicht wunderbar. Mit heftigen Gewittern ist zu rechnen, mit Blitzschlag und... Tja, weiter ist die Wetterhexe nicht gekommen. Der Blitzschlag hat die Farbe weggenommen. Kein Grund zum Weinen, Oggi. Draußen scheint die Sonne auf eine Farbenpracht wie eh und je. Ach, welche Wonne!